Manches Herz will fast ermüden, denn die Tage eilen hin. Manche Seele seufzt nach Frieden, denn die Tage eilen hin. Kannst dein Lächeln du erneuen, nur ein Kinderherz erfreuen. Halt nichts Gutes für zu klein, denn die Tage eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin. Wie viel Gutes kannst du tun, sieh die Tage eilen hin. Lass das Trauern, lass das Sagen, denn die Tage eilen hin. Großes gilt's für Gott zu wagen, denn die Tage eilen hin. Voll vom Unrecht ist die Welt, tritt zuvor als Gottes Held. Rette, wo ein Bruder fällt, denn die Tage eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin. Wie viel Gutes kannst du tun, sieh die Tage eilen hin. Wenn die Lieb dir Kränze windet, denk die Tage eilen hin. Lohn es ihr, eh sie verschwindet, denn die Tage eilen hin. Lass das Herz voll Liebe sein, lass die Hände Segen streuen. Mach die Welt voll Sonnenschein, denn die Tage eilen hin. Eilen hin, eilen hin, eilen hin, eilen hin. Wie viel Gutes kannst du tun, sieh die Tage eilen hin.